Somit kommen wir zu den von Spanut in seinem Werk »Die Atlanta« analysierten Zeiten. Er behauptet, dass es kein Atlantis im südlichen Atlantik gegeben hat, dass Atlantis Hyperborea war und dass die Berechnungen Platons, die Daten, die er aufzeichnete, nach einem Mondkalender berücksichtigt werden müssten, und gab für die Endzerstörung kurz nach dem Tode des Pharao Ramses II. Das 13. Jahrhundert vor Christus an. Die Katastrophe soll sich nach dem Durchgang des Kometen Halley von den Griechen in der Legende des Phaeton, Sohn des Sonnengottes Helios, beschrieben, ereignet haben. Phaeton bittet seinen Vater um Erlaubnis, den Sonnenwagen einen Tag lang führen zu dürfen. Als die Streitrösser fühlen, dass die Zügel in Händen eines Neulings liegen, gehen sie durch und stürzen ab in Richtung Erde. So hat eine Feuersäule die Welt verwüstet. Der Nil trocknet aus, das fruchtbare Libyen verwandelt sich in eine Wüste, die letzten Inseln von Hyperborea versinken. Nach dem Feuer bedeckt sie das Eis. Dank Zeus, der Erbarmen mit der Erde hat und dem es gelingt, den aus der Bahn geratenen Wagen abzufangen und Phaeton mit seinen Strahlen zu zerstören, wird der Planet gerettet. Phaeton stürzt in die Nordsee, wo er sich in Bernstein verwandelt. Seine Schwestern, die Heliaden, beweinen ihn. Diese Legende ist unter anderem von Ovid erzählt worden. Laut Spanut drückt die Feuersäule Phaetons und diese Legende eine wahre Begebenheit aus, wie auch der Durchgang des Kometen Halley. So genannt nach dem Astronomen Edmund Halley, ein Freund Newtons, 1656 bis 1742. Dieser Komet kehrt alle 76 Jahre wieder, auch 1986, und ist der größte des Sonnensystems. Sein Schweif ist etwa 30 Millionen Kilometer lang. Auf seinem Weg beschreibt er eine Ellipse um die Sonne und entfernt sich dann in Richtung Neptuns. Der Astronom Max Wolf aus Heidelberg hat errechnet, dass die Erde im Jahre 1910 auf ihrem Kurs um die Sonne den Schweif des Kometen oder seine Krone passieren würde. Die Folgen würden furchtbar sein. Die Welt wartete auf ihr Ende. Jedoch, Jupiter und Saturn haben den Kurs des Halley-Phaeton, seinen aus der Bahn geratenen Wagen, umgeleitet und die Erde wurde gerettet. Die Götter hatten vermittelt. Und der Kurs der Erde verlief weit ab von dem Schweif des Kometen. Wolf hat beschrieben, wie die Zerstörung der Welt sein würde. Um 4 Uhr früh würde die Erde von einer Wolke giftiger Gase und kosmischer Asche vom Schweif des Kometen, Wasserstoff, Kohlenstoff, Quecksilber, Kalium, Cyankali und so weiter umhüllt sein, die den Planeten in eine riesige Gaskammer verwandeln würden. Niemand könnte sich retten, nur derjenige, der sich in der Nähe der Pole befände. Die Erde würde durch eine Katastrophe untergehen, die vom Grunde des Universums gekommen sei, durch den aus der Bahn geratenen Feuerwagen. Die Beschreibung Ovids mit seinen Metamorphosen von der Zerstörung Phaetons ist auch furchtbar. Der einzige Unterschied besteht darin, dass dies wirklich geschehen ist. Die Überreste, die von Hyperborea noch zu sehen sind, sind durch das vom Himmel gesandte Feuer zerstört worden, um die Rassensünde der Göttlichen nicht mit Lauge, sondern mit Feuer reinzuwaschen. Hörbiger spricht von Monden, die auf die Erde fallen. Seltsamerweise berichtet die Edda von einer Erde ohne Mond. Dies hätte sich 16.000 Jahre vor Christus begeben. Inwieweit die Wissenschaftler sich widersprechen, kann man daraus ersehen, dass Spanut Wirts Atlantis im Atlantik sein Ma'uru leugnet und Wirt das Altland Spanuts in der Nordsee. Er sagte mir das persönlich. In der Arktis ist nichts untergegangen außer einigen kleinen Inseln. Doch er hatte die Chronik der Oera Linda übersetzt und veröffentlicht, in der das Verschwinden des polaren Kontinents beschrieben wird. In dieser vermeintlichen Chronik sprachen die Friesen von einer Erde in der Nordsee und nicht im Atlantik. Im Übrigen, wir sahen es schon, hat Poseidon Thule unsichtbar gemacht, in Voraussicht der Katastrophe. Meine Aussprache mit Jürgen Spanut fand am 2. September 1979 in seinem Hause an der Nordsee statt. Ein Tag danach war ich bei Hermann Wirth. Die Edda nennt Muspel das, was zerstört, der Feuerstrahl aus Muspelheim. Wer jedoch alles verschlingt, ist der Wolf des Firmament, Fenrir, der alle 76 Jahre wiederkehrt, laut Spanut, ein Komet nach ihm. Die Edda nennt auch Naglfar, das Geisterschiff der Toten, das die arktischen Meere durchquert. Man sagt, nach Ragnarök, der Götterdämmerung, hat dieses Schiff seine Trossen gelöst. So ist es, weil der Tod auf der Erde erscheint. Am Südpol wird das Totenschiff Kalösch genannt. Die Ähnlichkeit so vieler Mythen und Legenden an beiden Polen ist schon erstaunlich. Die Chronik von Ora Linda erzählt uns von einem friesischen König Marinus, genannt Inka, der in Richtung Westen verschwand und niemals wiederkehrte. Er wird mit dem Schiff Naglfar oder dem Kalösch aufgebrochen sein. Es ist möglich, dass Spanut sich irrt, wenn er versucht, die Legende des Phaeton mit dem Kometen Halley in Verbindung zu bringen. Es ist die Tragödie einiger weniger Forscher in dieser Zeit des Kali-Yuga. Sie müssen sich immer vernünftig verhalten und suchen daher nach Beweisgründen, die vom Volk geglaubt und von der akademischen Welt gebilligt werden können. Andernfalls sind sie verloren, werden von den Verlegern und Lesern abgetan, während sie versuchen, einen Bestseller zu schaffen. Vergessen aber dabei, dass die Werke, die dazu bestimmt sind, diese Zeit zu besiegen, wenn sie von Saturn Kronos angenommen werden sollen, nur diejenigen mit einer sehr begrenzten Auflage sind, die nicht in die Hände der Sklaven von Atlantis, das heißt der Sudras, fallen können und dürfen. Meiner Meinung nach hat die Legende von Phaeton mit dem polaren Hyperborea zu tun, mit Midgar und mit Luzifer, das heißt mit Venus und dem Verlust ihrer Krone. Venus war ein Komet, bevor sie ein Planet wurde. Dort festgehalten, für wie lange Zeit? Während ihres Sternenkampfes gefangen genommen. Was ist in Wahrheit ein Komet? Was ist ein Stern? Weiß das jemand? Die wirklichen Namen der Götter, der polaren Siddhas, sind andere als die ihnen von den Griechen gegebenen, die von den hyperboreischen Zeiten schon so weit zurückliegen. Er, der Ase, ist vielleicht El-Ella. Erke, die Asin, vielleicht El-A-El. Die Asen und Asinnen, Asen, Achsen, das heißt polare Achse, alles Ausdrücke des Hitlerismus in seinem esoterischen Kampf, danach sind Ask und Embla, der Mann und die Frau, von den Göttern erschaffen. Ask, Embla, El und Ella, die Wahrheit und das Leben. Wied, der Weinstock, von dem der Soma-Likör stammt, das Aroma, das Ambrosia, die Götterspeise, das Blut der Hyperborea, welches beim Minnetrinken getrunken wird in Erinnerung des verlorenen Amor, der Unsterblichkeit, zu Beginn der Zeiten nach dem Satya-Yuga, nach dem Sturz der beschädigten Krone Luzifer Wotans, nach Kronos. Der hyperboreische Name Poseidons, der Gott der Meere, der aus den Wassern gerettete, ist Njörd. Er ist der Gott des irdischen Midgard, das die Griechen Thule nannten, und die nordischen Abalus und Basilea. Pytheas von Marseille hat danach 400 Jahre vor Christus gesucht.